Wer war am letzten Samstag hier? Elke, der Bruder, du auch, ne? Gero, was auch da, ne? Ja, war ein bisschen schade, dass ich mich da so ein bisschen übernommen habe, insofern, als dass ich zu viele Sutten mir ausgesucht hatte und dann am Ende eigentlich gar keine Gelegenheit mehr hatte, über dieses ja doch sehr komplexe Thema noch ein bisschen mehr selber zu sprechen und zu sagen. Und dachte mir, das jetzt so stehen zu lassen, wie beim letzten Mal, ihr saht alle ziemlich durch aus, die hier waren. Nach nun mehr doch 2 Stunden, glaube ich, waren es. Habe ich gedacht, hängen wir heute noch 2 Stunden dran. Aber in einem anderen Format. Ich habe also gar keine Sutten mitgebracht. Ich habe mir die Mühe gemacht, zu versuchen, diesen ganzen Prozess auf eine DIN A4-Seite zu bekommen. Sowohl ein bisschen Pali als auch die deutschen Übersetzungen dafür. Und das wollte ich jetzt einmal ausgeben und vielleicht einfach einmal da durchgehen als Erinnerung. Und dann würde ich gerne ein bisschen was dazu sagen. Vielleicht auch einige Beispiele, Gleichnisse bringen, die vielleicht wie immer ein bisschen hinken, aber so, dass wir wenigstens einen Start haben. Und dann würde ich das einfach gerne diskutieren, dieses Thema, um so ein bisschen reinzutreiben. Die Federhalter noch liegen lassen. Also das Thema für die, die noch beim letzten Mal nicht da waren, ist bedingte Entstehung. Ajahn Thanissaro hat ein sehr schönes Buch geschrieben, The Shape of Suffering, die Form des Leidens. Und diese bedingte Entstehung bzw. das bedingte Erlöschen sind nichts anderes als die erste und die zweite edle Wahl. Eine detaillierte Beschreibung der ersten beiden edlen Wahrheiten, das Leiden und der Ursprung als Samudaya Entstehung. Und die dritte und vierte edle Wahrheit, nämlich das Erlöschen des Leidens und der Weg dahin. Bedingte Entstehung oder spezielle Bedingtheit, beides wird vom Buddha benutzt. In der Regel fängt er mit der speziellen Bedingtheit an und erläutert dann die bedingte Entstehung mit diesen 12 Gliedern. Aber diese spezielle Bedingtheit, Idapachayata, ist das, was ich oben als erstes hingeschrieben habe. Wenn dies ist, ist das. Mit dem Entstehen von diesem entsteht jenes. Wenn dies nicht ist, ist das nicht. Mit dem Erlöschen von diesem erlöscht jenes. Und ich hatte letztlich darauf hingewiesen, auf die Wichtigkeit der Buddha-Lehre als Sanditiko und Akaliko unmittelbar, hier und jetzt und zeitlos. Nichts mit Zeit zu tun, sondern mit Ursache und Wirkung. Und was der Buddha hier in dieser speziellen Bedingtheit sagt, ist, es gibt Faktoren, wenn die sind, wenn dies ist, ist das. Und ich habe noch mal ein bisschen recherchiert, weil ich letztes Mal darauf angesprochen habe, dass dieser zweite Aspekt mit dem Entstehen von diesem entsteht jenes, dass jemand gesagt hat, da könnte ein zeitlicher Zwischenraum sein. Aber in den Sutten, die ich nachgeschaut habe, benutzt der Buddha die Synonym. Also das zweite ist sozusagen eine Ergänzung des ersten. Er sagt also immer, wenn dies ist, ist das, mit dem Entstehen von diesem entsteht jenes. Also diese Unmittelbarkeit, Zeitlosigkeit. Und wenn dies nicht ist, wenn der Faktor rausgenommen wird, ist das nicht. Mit dem Erlöschen von diesem erlöscht jenes. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Eine wichtige Sache auch zu verstehen, diese ganze Gliederung dieser 12 Ketten ist also keine zeitliche Abfolge und auch keine lineare Abfolge, sondern was der Buddha hier beschreibt, ist die Struktur des Leidens, die Struktur des Entstehens des Leidens und die Struktur des Erlöschens des Leidens. Deshalb habe ich dieses Schema hier gemacht, wie verschiedene Faktoren immer wieder an verschiedenen Punkten auftauchen und sozusagen wieder mit einfließen. Fangen wir mal oben an. Avijja Paccaya Sankhara, Nichtwissen bedingt Gestaltung. Und dann rechts ist die Erklärung, das Nichtwissen über die vier edlen Wahrheiten oder die vier edlen Wahrheiten als Entstehung und Erlöschen des Leidens, erste und zweite Leiden und Ursprung, zweite und dritte Erlöschen und der achtfache Pfad. So, Nichtwissen bedingt Gestaltungen. Gestaltungen bedingen Bewusstsein. Gestaltungen sind dreifach vom Buddha erklärt als körperliche, sprachliche und geistige Gestaltungen. Achantanisaros Wort für Gestaltungen, mit dem ich eigentlich früher nie was anfangen konnte, weil ich mich eigentlich immer daran gestört habe, dass er versucht hat, andere Begriffe zu nehmen als die schon gängig waren. Aber dieses Wort Fabrications, as they say in English, it grows on you. Also ich habe mich irgendwo damit so ein bisschen angefreundet, weil wenn man es ins Deutsche zurück übersetzt, Fabrikationen, also Gestaltungen, die fabrizieren etwas, die gestalten etwas. Und was der Buddha sagt, ist Sankatang Abhisankaro, die heißt so viel wie, die gestalten das Gestaltete. Also die Dinge, die Dinge fabrizieren, die gestalten die. Und der Buddha sagt, die Ein- und Ausatmung gestaltet den Körper. Die Gestaltung des Körpers sind Ein- und Ausatmung. Die Gestaltung der Sprache sind, ich habe es hier einfach mit Gedanken fassen und überlegen mal übersetzt, aber wir wissen auf der subtilen Ebene natürlich die Hinwendung des Geistes, die ursprüngliche und anhaltende Hinwendung des Geistes, diese Bewegung, Arbeit des Geistes auf ein Objekt zu. Aber im Herkömmlichen geht es hier ums Denken auch und von daher Gedanken fassen und überlegen als sprachliche Gestaltung, denn das, worüber wir nachdenken, so geartet, wird dann irgendwann unsere Sprache sein. Das heißt, diese Gedanken gestalten unsere Sprache. Und Gefühl und Wahrnehmung, Wahrnehmung und Gefühl gestalten die Qualität unseres Geistes. Wenn wir unsere Geistesqualität anschauen, unsere Herzensqualität anschauen, unser Herz, unser Geist wird gestaltet von Wahrnehmungen und Gefühl. Gestaltungen bedingen Bewusstsein. Bewusstsein wird vom Buddha, ganz wichtig, nicht mit Psychologie zu verwechseln, immer hinsichtlich der sechs Klassen des Bewusstseins definiert. Seh, Hör, Riech, Schmeck, Tast und Geistbewusstsein. Bewusstsein bedingt Name und Form. Name aufgegliedert vom Buddha als Gefühl, Wahrnehmung, Absicht, Berührung und Aufmerksamkeit. Und hier sehen wir bereits, wie das erste Wort wieder auftaucht, nämlich Gefühl. Wahrnehmung und Gefühl war als geistige Gestaltung bereits da, kehrt jetzt wieder in Name auf, dieser Geistigkeit, die Inhalte unseres Geistes. Bewusstsein und Name und Form gehören zusammen oder können nicht ohne einander. Es gibt kein, man kann von keinem Bewusstsein sprechen, was keine Inhalte hat. Und die Inhalte des Bewusstseins, dadurch, wenn sie nicht zu Bewusstsein kommen, sind auch bedeutungslos. Das heißt, die Inhalte, Name und Form. Form ist natürlich die vier Grundelemente und alle Derivate davon, Feuer, Erde, Wasser, Luft oder Wärme, Festigkeit, Flüssigkeit, Beweglichkeit. Name und Form und Bewusstsein zusammen, wenn ihr euch die einzelnen Teile anschaut, euch an die fünf Daseinsgruppen erinnert. Unsere fünf Daseinsgruppen sind Form, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen und Bewusstsein. Richtig? Unsere Daseinsgruppen. Form, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen, Bewusstsein. So, das heißt, wir haben hier mit Name und Form und Bewusstsein sozusagen die fünf Khandas, die fünf Daseinsgruppen präsent. Ja? Geh einfach mal erst weiter so durch, um das ein bisschen zu erläutern. Dann Name und Form bedingt sechs Sinnesgebiete oder das sechsfache Gebiet. Ich habe es hier nachher korrigiert, aber dann sehe ich gerade in dem mit dem Unterstrich drunter habe ich es nicht korrigiert. Ich habe es als sechsfaches Gebiet nachher korrigiert, aber darüber steht Name und Form bedingt sechs Sinnesgebiete. Ich wollte nah an dem Original bleiben, weil Salayatana heißt nichts anderes als sechs Gebiete oder sechs Basen, sechs Grundlagen oder wie auch immer. Und das sechsfache Gebiet, da muss ich Dametiko zur Hilfe bitten, Achatang und Bahitang, ne? Also innen und außen, ne? Weil danach kommt ja schon Kontakt. So, das heißt, das sechsfache Gebiet, wenn wir das sechsfache Gebiet haben, nämlich Seh, Hör, Riech, Schmeck, Tast und Geistgebiet, heißt, es sind die sechs Klassen des Bewusstseins hier auf die Gebiete, die inneren und äußeren Gebiete bezogen. Das heißt, wir haben Augen, Ohren, Nase, Mund und Körper, beziehungsweise Seh, Hör, Riech, Schmeck, Tast und Geist, Fähigkeit. Und dazu kommen die äußeren Gebiete, nämlich das, was wir sehen, hören, riechen, schmecken, tasten und im Geist erfahren können. Innere und äußere Gebiete. Dieses sechsfache Gebiet bedingt Kontakt oder Berührung. Das heißt, in dem Moment, wo diese sechs Sinnesgebiete, nennen wir sie einfach mal so, diese sechs Gebiete, die inneren und äußeren, in dem Moment, wo die bestehen, besteht Kontakt. Das heißt, das sechsfache Gebiet, in dem Moment, wo wir Sinnesgrundlagen haben, ist Kontakt. Wir können uns nicht wehren. Wenn wir Augen haben, müssen wir sehen. Wenn wir Ohren haben, müssen wir hören. So ist es. Aber guckt einen Schritt, ein Stück zurück. Name und Form, nämlich die Inhalte des Bewusstseins, die sich sozusagen in dieses sechsfache Gebiet metamorphizieren oder so ähnlich, haben Gefühl, Wahrnehmung, Absicht, Berührung und Aufmerksamkeit und sind bereits zusammen mit Bewusstsein. Das heißt, die Aufmerksamkeit, wenn ihr euch an diese eine Sequenz erinnert, wenn das Auge intakt ist und außen Formen in den Bereich dieses Auges treten und da ist Aufmerksamkeit, und da ist Bewusstsein, also diese drei zusammen machen Kontakt aus. Also es nützt nichts, wenn da ein Auge ist und was ist, was ich sehen kann, wenn die Aufmerksamkeit nicht da ist, die sozusagen das Bewusstsein in Richtung Sehen lenkt. Also ich kann, wenn ich Fernsehen gucke und ich bin so fokussiert, dann höre ich gar nicht, wenn mich jemand aus der Küche ruft, um ein ganz banales Beispiel zu geben. Weil meine Aufmerksamkeit so auf die Mattscheibe fixiert ist, dass ich draußen gar nichts höre. So, sechsfaches Gebiet bedingt Kontakt, ne? Sinneskontakt oder Berührung. Kontakt bedingt Gefühl. In dem Moment, wo Sinneskontakt entsteht, ist die Qualität immer entweder angenehm, unangenehm oder neutral. Und dieser Geschmack dieses Kontakts ist nichts anderes als dieses Gefühl. Und wenn Gefühl da ist, dann entsteht Begehren. So, das heißt, wir sehen hier, Seh, Hör, Riech, Schmeck, Tast und Geist, Berührung. Also die Berührung wird nach den einzelnen Sinnen auch aufgegliedert. Und die haben jeweils einen eigenen Geschmack. Und dieses Gefühl, was an den sechs verschiedenen Sinnen durch den Kontakt auftaucht, ist entweder angenehm, unangenehm oder neutral. Und durch diesen Beigeschmack dieses Kontakts, nämlich durch dieses Gefühl, entsteht Begehren. Angenehmes will ich haben, unangenehmes will ich nicht haben. Begehren bedingt Ergreifen. In dem Moment, wo ich etwas begehre, will ich es so stark haben, ich will es haben, ich ergreife es. Upadana, Upa und Adana, Adana ist das gleiche Wort wie Adinadana, nicht nehmen, was nicht gegeben ist. Ja? Also nehmen, und Upa ist sozusagen aufnehmen, hochnehmen, annehmen, deshalb ergreifen. Das heißt, wenn ich ein Gefühl habe und ich begehre dieses Gefühl, dann ergreife ich dieses Gefühl. Und dann kommt ergreifen bedingt Dasein. Und Dasein wird vom Buddha, also Begehren noch eben schnell erläutert. Hier Sinnesbegehren, Daseinsbegehren und Anderssein-Begehren. Das heißt, unser Begehren richtet sich entweder auf die Sinnendinge als Begehren nach sinnlicher Erfahrung durch Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und geistiges Erleben oder das Begehren nach Dasein, Existenz. Wir wollen unsere Existenz rechtfertigen. Wir wollen etwas darstellen. Wir wollen da sein. Wir wollen sein. Ich bin. Das Begehren nach Sein. Und dieses Begehren, was oftmals als Begehren nach Nichtsein übersetzt wird, habe ich heute auch nochmal Grammatikus Rat hin korrigiert, als Anderssein begehren, weil der Unerwachte hat eigentlich gar nicht die Möglichkeit, nach nichts zu begehren, weil ich ja an Dasein, an Selbst glaube. Ich kann mir also gar nicht vorstellen, nichts zu sein. Von daher ist es dieses Anderssein begehren, erfahren wir oftmals in der Weise, dass wir zwar nichts Konkretes in der Sinnenwelt begehren, aber das, was wir im Moment haben, wollen wir nicht. Das heißt, wir begehren etwas, einen anderen Zustand als der, den wir momentan aktuell erfahren. Aber das ist jetzt nicht dieses Begehren nach Vernichtung, wie es oftmals in der Psychologie beschrieben wird. Sondern wir wollen einfach was anderes haben als das. Alles, nur nicht das. So ungefähr. Ja? Und dann ergreifen bedingt Dasein. Ergreifen, sagt der Buddha, von Sinnendingen. Ergreifen von Ansichten. Ergreifen von Regeln und Gewohnheiten. Und ergreifen von einem Selbst. Das heißt, dieses Begehren, wenn es zu diesem Ergreifen wird, ist auch dieses Ergreifen im Sinne von sinnlichem Ergreifen oder das Ergreifen von Ansichten, Anschauungen, meine Ansicht, meine Anschauung, Ergreifen von Regeln und Gewohnheiten, oder wie hattest du es nochmal übersetzt, Domenico? Aufgaben und Pflichten, oder? Gewohnheiten und Aufgaben. Gewohnheiten und Aufgaben, also die Identifikation über unsere Gewohnheiten und Regeln. Und das Ergreifen als ein Selbst. Dies ist mein, das bin ich, dies ist mein Selbst. Und dieses Ergreifen bedingt Dasein, weil wenn ich es ergreife, in dem Moment kreiere ich sozusagen eine Form von Dasein, eine Form von Existenz. Und der Buddha spricht hier von drei grundverschiedenen oder grundunterschiedlichen Existenzformen, Daseinsbereichen in unserem Universum, nämlich das sinnliche Dasein, Sinnendasein. Das heißt, alle Daseinsbereiche, ob es die tiefsten Höllenwelten sind oder die höchsten Himmelswelten oder die Geisterwelten oder die Menschenwelten oder die Tierwelten, die gehören alle in den Sinnenbereich. Das heißt, es sind alles noch Bereiche, wo die sechs Sinne funktionieren. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten und Geist. Und die Formbereiche darüber hinaus sind die Formbereiche sind die vier Jhanas, die man nur erlebt, wenn man die vier Vertiefungen in der Meditation erlebt. Und die formlosen Bereiche, das formlose Dasein geht darüber hinaus. Das heißt, da ist Form nicht mehr präsent, da ist nur noch die reine geistige Welt, kein reines geistiges Erleben, ohne irgendein Derivat der vier Elemente anwesend. Und Dasein bedingt Geburt, weil mein Dasein geschaffen, dann bin ich in diesem Dasein geboren. Ich identifiziere mich als jemand, der in diesem Dasein ist. Ich bin geboren jetzt hier in diesem menschlichen Dasein. Und in dem Moment, wo diese Identifikation mit Geburt in diesem Dasein da ist, in dem Moment, wo ich geboren bin, Geburt bedingt Alter und Tod, Trauer, Jammer, Leid, Schmerz, Kummer, Trübsal und Verzweiflung und so weiter. So, das nur als Erinnerung. Jetzt wollte ich einfach mal anfangen mit einem Beispiel und ich wäre sehr froh, wenn ihr das komplett auseinandernimmt und mich total widerlegt, aber ich fange einfach mal mit einem ganz doofen Gleichnis an, was mir irgendwann letztlich mal gekommen ist, um da mal so ein bisschen den Ball ins Rollen zu bringen. Hier. Avijja, Nichtwissen. Nichtwissen dieser vier edlen Wahrheiten. Nichtwissen, dass alles das ist Leiden. Warum? Weil es vergänglich. Dieses Nichtwissen, wo ist das? Und ich habe ja gesagt, wir können überall anfangen. Wir können an jedem Punkt dieser 12 Glieder anfangen und entweder in die eine oder in die andere Richtung zurückverfolgen. Aber wenn wir bei Avijja anfangen, Avijja sitzt ja auch nicht irgendwo im leeren Raum. Und wenn die Kubachan von Avijja sprechen, die sagen immer, Avijja ist eng mit dem Geist verknüpft oder ist mit dem Geist verbunden. Diese Verblendung, dieses Nichtwissen ist sozusagen das, was diesen Geist oder dieses Herz beherrscht. So. Und wenn ihr euch vorstellt, so eine Urne, jetzt keine, wo Asche drin ist, sondern so eine Urne, die in der Küche steht, wo man Wasser mitzapft. So eine Heißwasserurne, kennt ihr alle, ne? So eine Urne mit 5 Liter Wasser, mit so einem Ding unten, so ein Heißwasserzapfen, kennt ihr. So. Wenn ihr euch so eine Urne vorstellt, mit Wasser drin. So, die hat nicht nur einen Hahn, die hat 6 Hähne. Und da ist Wasser drin. Die Idee, überhaupt Wasser aus dieser Urne rauslassen zu müssen, würde ich mal sagen, ist Avijja, das Nichtwissen. Also die Idee, überhaupt Wasser aus dieser Urne rauslaufen lassen zu müssen, aus irgendeinem Grund, ist Nichtwissen. Das Wasser, in dem Moment, wo einer dieser Hebel in Bewegung gesetzt wird, das in Bewegung setzen der Hebel, dass das Wasser rausläuft, möchte ich mal Sankara nennen, nämlich die Gestaltungen. Das Wasser, was da rausläuft, möchte ich mal Bewusstsein nennen. Durch Nichtwissen werden Nichtwissen bedingt diese Gestaltung. Also die Idee überhaupt, Wasser rauslassen zu müssen, ist Nichtwissen. In dem Moment, wo diese Idee besteht, bestehen diese Gestaltungen. Das heißt, irgendein Hebel wird in Bewegung gesetzt. So, jetzt tritt das Wasser aus. Das Wasser, was da austritt, durch einen dieser 6 Hähne, ist Bewusstsein. Die 6 Hähne und die Gläser, die da drunter stehen, unter den 6 Hähnen, alle zusammen sind Nama Rupa. Das heißt, das sind die Dinge, die dem Wasser, was jetzt aus der Urne austritt, irgendeine Form gibt. Was dem Wasser irgendeinen Inhalt gibt, von mir aus auch. So. Jetzt habe ich die Hähne, das sind die inneren Sinne. Dann habe ich die Gläser, die da drunter stehen. Und weil sich das irgendwie ein bisschen eignet, weil ein Sprudelglas unterscheidet sich nicht so sehr von einem Coca-Cola-Glas, nehmen wir mal ein Champagner-Glas, ein Weinglas, ein Whisky-Glas, was haben wir noch? Ein Champagner-Glas, ein Weinglas, ein Whiskyglas, aber ein Schnapsglas, ein Weizenglas und ein Wasserglas. So. Jetzt nimmt das Bewusstsein irgendeine Form an, durch diese Name und Form. Und dadurch entstehen ja diese sechs Gebiete, nämlich diese sechs Hähne und die sechs Gläser, innen und außen. In dem Moment, wo das Wasser, was ja jetzt Bewusstsein ist, und das sollte ich vielleicht auch noch einfügen, könnt ihr euch erinnern an die eine Sutta, wo der Buddha sagt, Citta, Nama und Vijnana, Synonym, ja, Citta, Herz oder Geist, Mano, oder Geistigkeit, hat er, glaube ich, übersetzt, und Vijnana, Bewusstsein. Aber der Buddha sagt, was Citta ist, ist Mano, was Mano ist, ist Citta, was Citta ist, ist Vijnana. In anderen Worten, er benutzt die als Synonyme, aber er benutzt sie in verschiedenen Kontexten. So. Das Wasser, was in der Urne ist, was sich nicht bewegt, ist der Citta, ist der Geist. Aber weil da Avijja ist, stehen Gestaltungen. Gestaltungen setzen die Hähne in Bewegung, Wasser läuft aus, die Hähne und die Gläser, die darunter stehen, zusammen sind die Inhalte des Bewusstseins, nämlich Name und Form. Um euch zu erinnern, Gefühl, Wahrnehmung, Absicht, Berührung, Aufmerksamkeit. Das heißt, die Aufmerksamkeit, ne, durch einen dieser Hähne rauszugehen, Bewusstsein durch einen zu schicken. So, in dem Moment, wo das Wasser in eins dieser Gläser reinläuft, ist Kontakt. So. Jetzt ist Kontakt da. In dem Moment, wo Kontakt da ist, ist auch Gefühl da. Sagen wir mal, das Wasser verwandelt sich ganz auf ganz magische Weise in die Substanzen, die ja eigentlich vorher nur da als Gläser drunter stehen. Das heißt, der Geist hat jetzt mit Name und Form zusammen sich ein Schnäpschen gebraut. Oder ein Weizen. Ja, so. Heißt die Berührung in dem Moment, wo Bewusstsein zusammenkommen, ja, heißt, die drei müssen zusammenhängen. Innere, äußere, Bewusstsein, Aufmerksamkeit machen Kontakt. Kontakt entsteht Gefühl. So, das Gefühl ist der Geschmack. Schnaps, Wein, Sekt, Shampoos, egal. So, wollen wir schon mal jetzt irgendwelche Gläschen darunter haben, die ja so lecker schmecken und dieses tolle Gefühl haben, entsteht Begehren. Irgendeinen Deppen wird es immer geben, der sich das Schnapsgläschen nimmt und ergreift. Heißt Begehren bedingt ergreifen. Und da bin ich plötzlich in der Welt der Schnapstrinker. Das heißt, ich habe die Welt der Whiskytrinker erschaffen. Weil ich bin ja kein Biertrinker. Also wenn ich da so jemanden mit einem Weizenstiefel sehe oder so, mit denen will ich ja nichts zu tun haben. Ich bin Whiskytrinker. Und nur vom Feinsten. So. Und schwupps bin ich geboren als ein Whiskytrinker. Und dann werde ich als Whiskytrinker alt und werde als Whiskytrinker sterben. So, und jetzt könnt ihr mein Gleichnis mal auseinandernehmen, bitte. Das war nur so als Idee, um euch ein bisschen hoffentlich ins Rollen zu bringen. Tanmetiko, bitte. Erlöse mich. Ich finde Silas ein, dann ist schon draußen. Ja, klar. Ist schon draußen. Nee, ich fand die Idee gut, weil das ist ja ganz wichtig, weil Bewusstsein benutzt der Buddha ja immer nur hinsichtlich der sechs Klassen. Ja? Aber auf der anderen Seite sagt er, Bewusstsein und Geist sind das Gleiche. Und könnt ihr euch an die eine Sutta erinnern, wo der Buddha von dem stützenlosen Bewusstsein sprach? Ja? Das habe ich einmal in dem Kontext, wo einer als Arahat stirbt, ja? Wo Mara nach dem Bewusstsein von Wakali sucht, kann ich erinnern. Und der Buddha sagt, seht euch, aber Mara kann das Bewusstsein von Wakali nicht finden, nämlich der edle Sohn ist nämlich erloschen, er ist ins Nibbana gegangen. Das heißt, mit stützenlosem Bewusstsein. Aber dieses stützenlose Bewusstsein benutzt der Buddha auch für noch lebende Arahats in anderen Sutten. Ja? Das heißt, jemand, der Avijja abgeschnitten hat, der dieses Nichtwissen nicht mehr hat, da geht dieses Erlöschen des Leidens, diese Kette rückwärts. Ne? Mit dem Erlöschen des Leidens erlöschen Gestaltung, mit dem Erlöschen von Gestaltung erlöscht Bewusstsein und so weiter. Das heißt, das Bewusstsein hat keine Stützen mehr. Und in dem Moment, was ist denn das Bewusstsein da? Wenn das gleiche ist wie Citta, weil der Buddha spricht in verschiedenen Sutten auch von dem befreiten Bewusstsein. Wo eigentlich in den meisten Sutten benutzt befreiter Geist, ne, Citta. Aber es gibt Sutten, wo der Buddha sagt, dass es von einem befreiten Bewusstsein. Das heißt, wenn Bewusstsein und Geist das gleiche ist, ja, ich fand halt nur wichtig, hier rauszustellen, der Geist ist in der Lage, alles aufzunehmen. Mit Name und Form zusammen braut der Geist sich seine Welt. Das ist halt die Sache, mit Avijja als Ursprung. Und das Begehren ist dreifach. Anders sein Begehren haben wir auch. Also du kannst dieses Whiskyglas vor dir sehen. Und das Ergreifen bedeutet ja nicht nur, dass du das jetzt in die Hand nimmst, sondern dass du es im Gegenteil nicht in die Hand nimmst. Sagst ich doch nicht. Und dann wirst du als Nicht-Whisky-Trinkerin geboren. Also so ergreifst dann vielleicht in dem, oder das Ergreifen manifestiert sich nicht so in dem Sinnesding, sondern mehr an den Regeln und Gewohnheiten. Die sind natürlich bei allen nicht voneinander zu trennen, aber das ist ja das Fiese. Also wir können nicht durch eine Entscheidung, das Beispiel hat halt so ein bisschen den Nachteil, dass das so nacheinander abläuft, aber ja. Man kann nicht durch eine Entscheidung Avijja und den ganzen Rest ausschalten, indem ich sage, nee, mache ich nicht. Ich will jetzt da nicht dran anhaften oder ich habe kein Begehren danach. Nach irgendwas hat man immer Begehren. Ich habe Begehren danach, kein Begehren nach dem Whisky zu haben. Also Sila allein reicht halt nicht, sondern trotzdem ist es sehr zu empfehlen natürlich, das Whiskyglas nicht zu trinken. Nee, also innerhalb dieser Struktur, die können wir ja nur, wenn man da mal drüber nachdenkt, das ist ziemlich hoffnungslos, so wie sich das so darstellt, weil dieses Nichtwissen umfasst die vier edlen Wahrheiten. Und der Ursprung von Leiden ist dasselbe wie bedingte Entstehung. Das heißt, wir wissen nicht mal, dass wir unwissend sind. Also wir verstehen das alles gar nicht. Und trotzdem sollen wir damit arbeiten. So ein ganz wichtiger Satz, der mir einer der meiner Lehrer immer gesagt hat, die Natur von Unwissenheit ist, dass du nicht weißt, dass du nicht weißt. Also die Natur der Verblendung ist, dass wir nicht wissen, dass wir verblendet sind. Wir können nicht sagen, ich bin verblendet. Wir können immer nur sagen, ich war verblendet. Also nur in Retrospekt, wenn wir die Verblendung aufgelöst haben, wissen wir, dass wir verblendet waren. Und das ist das große Problem. Ja, deswegen, also Sila ist der erste Schritt, um überhaupt diese ganze Struktur ein bisschen aufzulockern oder dünner zu machen. Denn wenn ich mich einfach gehen lasse und dem Sinnesbegehren voll nachgebe, dann habe ich natürlich immer weniger Chancen, das überhaupt jemals zu verstehen. Also es ist schon wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und diesen Tendenzen, die verblenden, versuchen, was entgegenzusetzen. Aber nur mit Sila allein eben reicht es nicht. Und Vertrauen. Ich weiß nicht, dass ich nicht weiß. Selbst das kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass ich weiß, ist mein Erleben. Und der Buddha sagt, nee, du weißt nicht, dass du nicht weißt. Und dann muss ich das dem irgendwie glauben, obwohl es meinem Erleben widerspricht. Und deswegen ist Vertrauen die erste von den fünf spirituellen Kräften, ohne dass es nicht geht. Also man kann nicht mit Lehrreden kreisen und noch so viel Studium und sich schöne Gedanken machen, ohne Vertrauen das schaffen. ist der ganze, der Sinn auch von dem ganzen Ding hier. Blümchen und Feuerstäbchen und Niederwerfungen und Chanting. Das ist einfach, um diese, das Vertrauen eben zu stärken, sich zu auszurichten auf etwas, was außerhalb von dem Ganzen steht. Das ist natürlich für die Gelehrten, die es ja auch im Buddhismus gibt, auf denen ich immer so gerne rumhacke, äußerst unangenehm oder völlig unmöglich zu sagen, ich habe Buddhismus studiert und da habe ich gelernt, dass ich eigentlich nichts kapiert habe. Deswegen kommen diese ganzen Erklärungssysteme her, die aber einem dann völlig den Weg verbauen. Ne, der da neulich da war, ja, Gestaltung, das ist doch Handlung. Ja, wenn Gestaltung Handlung ist, dann müsste ich ja das irgendwie entscheiden können, dass ich jetzt ab jetzt kein verblendetes Bewusstsein mehr habe. Aber das kann ich eben nicht. Natürlich haben wir innerhalb dieser Struktur auch den zeitlichen Aspekt. Also da passiert was. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja immer mit der Sonnenbrille. Dieses Unwissenheit und alles andere ist die Sonnenbrille, durch die ich alles sehe. Und dann passieren Dinge, dann tue ich was und dann bin ich achtsam, aber habe immer die Sonnenbrille auf. Kann ich achtsam sein und die Tugendregeln einhalten, mir schöne Gedanken machen, aber ich habe immer die Sonnenbrille auf. Ich sehe alles immer durch diese Sonnenbrille. Das ist die Struktur. Egal, was ich tue, immer gefärbt. Und solange die Struktur besteht, ja, dreht sich alles im Kreis. Und die Sonnenbrille, ein Teil der Sonnenbrille beinhaltet, dass ich die Sonnenbrille nicht sehe, dass ich nicht weiß, dass ich eine Sonnenbrille auf habe. Jetzt haben wir aber den Buddha, der sozusagen uns von draußen zuruft, hör mal, es gibt noch was anderes, unser ganzes Dasein. Sechs Sinne, ich meine, kann man irgendwo einhaken, das ist eigentlich völlig egal, wo man einsteigt. Unser Bewusstsein hat die Sonnenbrille auf, die sechs Sinne haben die Sonnenbrille auf, die Kontaktgefühl hat die Sonnenbrille auf, Begehren, alles. Und da ist jetzt jemand, der von außerhalb zuruft, nimm das mal nicht alles so für bare Münze, sondern nimmst zuerst mal hin, dass das noch was anderes geben könnte. Das ist sogar ein Teil der weltlichen richtigen Anschauung, zu sagen, es gibt Mönche und Brahmanen, die diese Welt verstanden haben. Also, dass ein Fortschritt möglich ist, dass etwas anderes möglich ist, auch wenn ich überhaupt keinen Plan habe, was das sein könnte. Aber wenn ich zufrieden bin und sage, ja, ich mit meinem IQ von 117 habe das alles schon durchschaut oder so, dann, ja, dann schaut es sehr schlecht aus, da was dran zu ändern. Ja, und weil eben jeder dieser, all dieser Faktoren sozusagen durchdrängt sind mit Avicca, beziehungsweise die Sonnenbrille aufhaben, das war jetzt so eine Annahme, als ich diese eine Sutta gelesen habe und dann hier auch vorgetragen habe, wo der Buddha hingeht und sagt und nimmt jedes einzelne dieser Glieder, sagen wir mal Gefühl. So, Gefühl, sagt der Buddha, ist Leiden. Der Ursprung von Gefühl ist Kontakt. Das Aufheben von Kontakt ist das Ende von Leiden. Weil durch das Aufheben von Kontakt wird Gefühl aufgehoben. Wenn kein Kontakt mehr da ist, gibt es kein Gefühl mehr. Und so geht er durch die einzelnen Glieder. Das heißt, jeder Einzelne kann mit seinem Ursprung, also mit seiner Bedingung im Kontext der vier edlen Wahrheiten, Leiden, der Ursprung, das Erlöschen und der Weg gesehen werden. Das fand ich ganz interessant, weil die Frage ist halt, reicht oder ist es möglich, eine dieser, beziehungsweise zwei, im Kontext der vier edlen Wahrheiten zu kontemplieren, à la Hologramm. Mhm. Und ich meine, das geht, aber nur dann, nur weil ja Also es, Avicca muss vernichtet werden, geht nicht ohne das Nichtwissen zu Ende zu bringen. Aber die Frage ist, kann man das Nichtwissen zu Ende bringen, indem man Kontakt versteht? Und wenn ihr euch an die andere, eine Sutta erinnert, ne, wo der Buddha sagt, obwohl die habe ich glaube ich gar nicht aus, das war die letzte, die war etwas länger, die habe ich leider nicht mehr vorgelesen. Dann sagt der Buddha, wer die vier Aharas versteht, also die vier Nahrungen, ne, und die vier Nahrungen sind einmal Essen, also normales Essen, Bewusstsein, Kontakt und Absicht, genau. Ja, so. Und der Buddha sagt, bei Essen, nur wenn man Nahrung, das, was wir uns jeden Tag in den Körper reinstecken, wenn wir das verstehen, reicht bis zum Anagami. Also wenn wir, bei Nahrung sind die vier Elemente und nur der Anagami ist über die Welt der vier Elemente hinaus, also der lebt ausschließlich in der Welt des Geistes, nämlich hier dieser Form und formlosen Bereiche. Aber für alle anderen der drei Aharas, also Kontakt, Absicht und Bewusstsein, sagt der Buddha, wenn ich die verstehe, der die versteht, sagt der Buddha, hat nichts mehr zu tun, er ist ein Arahat. So, das heißt, Gefühl oder Kontakt, diese Dinge, die sind als solches mit ihrem Ursprung im Kontext der vier edlen Wahrheiten zu verstehen, wenn sie wirklich verstanden werden. Aber wenn sie wirklich verstanden werden, heißt es auch, dass in dem Zusammenhang das Nichtwissen aufgehoben wird. Also ich würde das auf jeden Fall auch unterstreichen wollen, dass das einer dieser Punkte bereits das Ganze beinhaltet. Genau. Ja, weil es gibt ja auch, also man soll sich nicht vorstellen, dass diese 12 Punkte ist bedingte Entstehung. Nein, bedingte Entstehung ist, wenn dies ist, ist das. Genau. Speziell, das ist ganz wichtig. Und das andere sind sozusagen ja, aufgefächert oder. Ja. Denn es gibt ja auch Sutten, wo zum Beispiel die sechsfache Gebiet nicht genannt wird. Es sind nur noch 11. Es gibt welche, die haben nur 10. Ja. Es gibt welche, die haben nur 3. Nichtwissen, Begehren, Leiden. Und in vielen Sutten kommt dieser Zusammenhang vor, ohne dass das jetzt so bedingte Entstehung genannt wird. Manchmal wird es ganz klar als existenzübergreifend. Einige Sutten, die ich vorgelesen habe, wo daneben halt der Übergang von einem zum nächsten Leben auch durch diese Struktur bedingt ist. Genau, solange ich die Sonnenbrille auf habe, sehe ich meine Wiedergeburt. Dann sterbe ich und dann werde ich wiedergeboren. Genau. Aber in dem Moment, wo ich die Sonnenbrille abnehme, bin ich nicht mehr geboren. Ja. Und dann altere ich nicht mehr und sterbe ich auch nicht mehr. Denn Altern ist ja anders wollen, als ich identifiziere mich mit diesem jugendlichen Körper und stelle plötzlich fest, der ist nicht mehr so jugendlich, wie ich ihn gerne hätte. Das ist Altern. Zum Beispiel ein Stein altert nicht. Der verändert sich auch, der zerfällt auch zu Staub, aber der altert nicht. Also der Körper beschwert sich auch nicht darüber, dass er alt wird. Das ist der Geist, der sich beschwert. Oder das Bewusstsein mit Name und Form zusammen oder das Begehren oder das Ergreifen. Die beschweren sich. Der Körper, dem Körper ist halt fürchterlich egal, ob der irgendwann in der Kiste vermodert. Ein Auge ist es egal, was es sieht. Ein Ohr ist es egal, was es hört. Eine Nase ist es egal, was die riecht. Eine Zunge ist es egal, was die schmeckt. Selbst dem Geist ist es egal, was er erkennt. Ja, wo ist denn das Problem? Da oben, erste da. Nicht wissen. Ja, wir haben uns heute noch unterhalten über das Anderssein begehren und Begehren nach Nichtsein wird sehr oft übersetzt, aber wie, die Vorsilbe wie heißt anders als oder parallel zu oder daneben. Während Nichtsein müsste dann Abhava heißen. Aber das heißt nicht Abhava Tanha, sondern Vibhava Tanha. Aber man muss da aufpassen, bei manchen Suttas, wo der Buddha mit Leuten spricht, die außerhalb seiner Gruppe sind, die an ein Dasein, an ein Selbst glauben. Für die ist anders als ein Selbst, als ein ewiges, unveränderliches Selbst zu existieren, natürlich Vernichtung. Also wenn der Buddha über Vibhava spricht, verstehen die Leute, die eben solche Ansicht haben, Vernichtung, Begehren nach Vernichtung. Aber wie schon gesagt, selbst in buddhistischen Kreisen wird es oft falsch erklärt, also gerade so eben aus der Scholastik, Vibhava Tanha, das ist für die, die sich selber umbringen wollen oder so. Also, aber jeder von uns hat das jederzeit, also das ist kein irgendwie spezieller Sonderfall irgendwie für irgendwelche Exoten oder so, ne? Weil wir können das gar nicht wünschen, nicht zu sein. Wir können, selbst jemand, der völlig am Ende ist, völlig verzweifelt ist, sich die Kugel gibt, der will eigentlich nur diese Situation beenden. Und du kennst Ludwig Hirsch, oder? Mhm. Ich lieg am Rücken und stier mir zugemachte Augen in die Finsternis. Das ist Vibhava Tanha. Hat sich dann gestern wieder umgebracht. Ja. Da war neulich übrigens ein Wiener da, der kannte Ludwig Hirsch nicht. Das gibt's nicht. Doch. War kein echter Wiener. Ja. Ich glaube, der war noch zu jung vielleicht. Ist alles klar? Soweit? Ja, ich meine, ich mag halt die Sutten, wo es also wirklich darum geht, wo der Buddha sagt, wo müssen wir anfangen? Also wo ist die Praxis für uns? Ja. Dann war dieser eine schöne Sutta, wo Buddha sagt, in dem Moment, wo ich das Annehmliche, das Angenehme ständig im Auge habe, das Angenehme ständig kontempliere, da wächst mein Begehren. Und damit gebe ich dem Bewusstsein Stützen. Also ich stütze mein Bewusstsein, so dass es eben weiter sich mit Name und Form irgendeine Welt schafft. So. Und wenn ich aber das Unannehmliche, das Unangenehme in den Dingen kontempliere, dann mindert sich das Begehren. Wenn ich die Gefahr in diesen Dingen sehe, dann mindert sich das Begehren. Und das sind halt so Sachen, wo wir mit arbeiten können. Das heißt, wir können uns dabei erwischen, wie wir ja eigentlich ständig, ist ja unsere normale Tendenz, versuchen, das Angenehme, ja, und das Erfreuliche in den Dingen zu sehen. Und dann steigert sich natürlich das Begehren. Während wenn der Geist die Gefahr in diesen Dingen erblickt, dann kehrt er sich eigentlich von diesen Dingen ab und wendet sich nach innen. Und da ist halt eben diese andere Qualität von, andere geistige Qualität zu erfahren, wenn der Geist sich nach innen kehrt, in der Meditation. Und das ist halt der Weg. Ohne die Meditation, ohne den Geist zu sich zu führen, geht es halt nicht. Und das ist halt immer das, was dabei rauskommt. Also ist dann für das Begehen eigentlich nicht Wissen von Vorteil? Bitte? Für das Begehren ist Nichtwissen von Vorteil. Ja, für alle diese Sachen ist Nichtwissen von Vorteil, wenn die existieren wollen. Genau. Maras Spielwiese sozusagen. Also gerade so Wahrnehmung und Gestaltung oder Gefühl sind ja genau die Bereiche, wo wir uns drin bewegen. Die sind ja untrennbar von jedem Augenblick. Das ist ständig Gefühl, das ist ständig Wahrnehmung, das sind ständig Gedanken, ist ja ständig da. Und deshalb ist ja auch diese Idee, die man oftmals so fälschlicherweise hört, alles Begehren schlecht ist, ist ja falsch, ist ja verkehrt. Du kannst ja gar nicht nicht begehren. Selbst wenn ich was nicht haben will, ist das ja eine Form von Begehren. Nämlich dieses Nicht-Sein oder Nicht-Haben-Wollen. Selbst auf der sinnlichen Ebene. Wenn ich was nicht haben will, das hat ja auch Begehren. Begehren nach, dass ich es weghaben will. So. Aber ich kann dieses Begehren benutzen als Faktor auf dem Pfad, indem ich eben beginne, die Dinge zu begehren, von denen der Buddha sagt, dass sie begehrens wert sind, dass sie anstrebenswert sind. Und so benutze ich quasi die Mittel, die ich habe, diese fünf Daseinsgruppen, die wir ja nur haben, Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltung, Bewusstsein, ich benutze die als Fahrzeug. Ich muss die als Fahrzeug benutzen, um irgendwann aus dem Fahrzeug aussteigen zu können. Oder mir zumindest im Laufe der Zeit mal wieder ein gutes, neues Fahrzeug leisten zu können. Und nicht nur eine alte Möhre. Und deshalb ist ja auch ganz wichtig, ne, wie Elke sagt, Sila, Ethik. Wir können ja nicht, wir erwarten ja nicht alle in diesem Leben hier noch das volle Erlöschen oder die volle Nibbana zu erlangen. Darum geht es ja erst vielleicht irgendwann mal. Aber zu sehen, diese Struktur zu erkennen und dann zu sagen, aha, gibt einen Weg, der mich Schritt um Schritt um Schritt in hellere, angenehmere, heilsamere Bereiche bringt, bis ich dann irgendwann mal zu der Erkenntnis komme, dass ich das ganze Gebäude umschmeiße. Ja, der Weg arbeitet auch auf allen Ebenen. Da gibt es so die Lehrrede, der achtfache Pfad ist der Weg zum Ende vom Ergreifen, der achtfache Pfad ist der Weg zum Ende von Begehren, zur Gestaltung, Bewusstsein, ja. Nichtwissen, alles genau. Altern und Tod. Ja. Und, naja, da braucht man auch wieder das Vertrauen, weil rein logisch kann ich mir das ja nicht erschließen. Aber wenn der Buddha das gesagt hat, dann versuchen wir das halt zu praktizieren. Und das fängt mit Ethik an. Also so gewisse Strömungen innerhalb des Buddhismus, die sagen, man kann die Sauerei rauslassen, man muss nur die wahre Natur des Geistes erkennen. Ja, wie soll das funktionieren? Wenn ich ständig Sand in die Augen streue, da erkenne ich nichts mehr. Und innerhalb dieser Sonnenbrillengeschichte gibt es bestimmte Dinge, die mich eben dahin führen, zu sehen, dass ich eine Sonnenbrille auf habe, wenn ich mich mal so am Kopf kratze und merke, hoppla, da ist was. Und das wäre zum Beispiel, ist mir gerade eingefallen, weil wir hier haben, die Ergreifen von Ansichten zum Beispiel. Da gibt es ja auch eine Lehrrede, das war ja, glaube ich, ein Verwandter des ehrwürdigen Sariputta, der gesagt hat zum Buddha, ich lehne alle Ansichten ab. Und hat gemeint, naja, das ist jetzt schon ein Fortschritt. Und der Buddha hat gesagt, ja, aber diese Ansicht lehnst du nicht ab, dass du alle Ansichten ablehnst. Aber hat dann trotzdem hinterher gesagt, es ist besser, wenn man, also ich sage das jetzt mit meinen eigenen Worten, wenn ich mal ein bisschen skeptisch bin gegenüber meinen Ansichten. Also das, so ist die Welt und nicht anders und wer was anderes denkt, ist mein Feind. Also das wäre jetzt ein krasser Fall. Wenn ich also das ein bisschen lockerer sehe, dann habe ich einfach schon bessere Karten, das auch mal das Spielchen zu durchschauen, diese Anhaftung ergreifen von Ansichten. Oder diese Eel Wrigglers zur Zeit des Buddha, das wären ja eigentlich auch keine Idioten. Ne? Die haben, ich meine, das kommt ein bisschen komisch rüber, deren Position war, ich sage nicht, dass es so ist und ich sage auch nicht, dass es nicht so ist und ich sage auch nicht, dass es nicht nicht so ist und so. Also die sich versucht haben, mit ihrem Denkapparat aus diesem Ansichtsspielchen rauszuziehen. Und interessanterweise waren ja der ehrwürdige Sariputta und Moggallana Schüler von dem, bevor sie zum Buddha gekommen sind. Und die haben ja vorher auch schon hohe Paramis und Weisheit gehabt. Die sind ja nicht zu irgendeinem Idioten gelaufen. Also dass da irgendwas nicht stimmt mit diesem Ich und mit diesem Anhaften und mit den Sinnen, die Lehrer des Buddha, bevor er ein Buddha wurde, die haben auch gesehen, dass da was nicht stimmt und haben tiefe meditative Zustände als das Ziel angesehen, weil die da zumindest aus diesem Karma-Bhava schon mal irgendwie rauskommst, zeitweilig. Ist da ein Strom eintritt, mal kurzes Anheben oder ist es ein dauerhaftes Frutschen? Das muss ich Nee, kurzes Annehmen. Beschreibt der Buddha auch als die Gleichnisse, die der Buddha gibt, das wird mir jetzt als erstes einfällt, ist dieses, sagt man, Blitz, genau. So oder Blitz. Zumindest wissend, ich habe eine Brille auf. Also die Brille noch aufhaben, aber wissen, dass du die Brille aufhast. Und in dem Fall wissen und nicht nur vertrauensvoll glauben. Genau. Ich kenne ein Gleichnis von einem Schilfteich, wo man dann, wenn man 18 ist, dann wieder das Wasser sehen kann. Das habe ich auch irgendwo gelesen mal. So ein Gleichnis. Dass man weiß, so, dass man unterscheiden kann. Ja, oder dieses das eine Gleichnis habe ich letztlich noch gelesen mit dem Brunnen. Oder du guckst, guck den Brunnen runter und sieht da unten, es steht Wasser drin. Also jemand, der durstig ist, kommt irgendwo an und ist ein Brunnen, er guckt in den Brunnen rein und sieht, aha, da unten ist Wasser. Aber er hat kein Seil, er hat keinen Eimer. Sozusagen. Also das ist der Strom eingetreten. Weiß, dass da unten Wasser in dem Brunnen ist, aber der muss sich erstmal einen Eimer und ein Seil besorgen, ungefähr, um da runterzukommen. Oder wie die Schwimmer, ne? Gibt es ja das Schwimmergleichnis. Das Schwimmergleichnis, genau. Der schon Land sieht oder irgendwie so. Der Strom eingetreten ist, der Land sieht. Weiß, wo er hinschwimmen muss. Weiß, wo er hinschwimmen muss. Der andere, der Sakadagami, der ist, weiß ich gar nicht. Hat er die alle drin? Ich glaube, der hat gerade nur die drei drin, ne? Anagami und Arahat. Das bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall, der Anagami ist der schon mit festen Füßen auf dem Boden steht, aber immer noch im Wasser. Und der Arahat ist der am Land ist. Das, was du meinst, wo man kurz diese Algen wechselt? Ja, oder was eigentlich, ich weiß nicht, irgendwas mit klarem Wasser, das verdeckt ist und dann der kann dann wieder nachschauen, wie es ist. So ist irgendwas. Also Moos bedeckt, der Buddha gibt diese Gleichnisse auch für die Hemmungen allerdings auch. Ne? Er sagte, wenn also Moos gibt ja Wasser, wird kocht, Wasser wird gefärbt ist, Wasser wird bemoost ist und Wasser wird aufgewühlt ist. Was andere. Und gibt dafür die Schwammig. Ja, also kochendes Wasser ist Hass, ist Ärger. Der Geist ist aufgewühlt durch Kochendes, durch Hitze. Dann verfärbtes Wasser ist Sinnlichkeit, also Sinnbegehren, verfärbtes Wasser. Dann dieses bemooste Wasser ist, glaube ich, also Trägheit und Schlaffheit. Ach so, und dann Wellen, genau, bewegtes Wasser ist Rastlosigkeit. Und aufgewühltes, schlammiges Wasser ist Zweifel. Also diese beiden Gegenpole, Gier und Hass, dann Schläfrigkeit, Rastlosigkeit und als fünftes Zweifel, also die fünf Hemmungen, die eigentlich den Geist trüben. Erst wenn die alle weg sind, dann kannst du, sagt der Buddha, kannst du klar in den Geist reingucken, wie klar ins Wasser reingucken kannst, dann siehst du genau, was da für Fische drin sind und kannst genau bis auf den Boden gucken. Aber diese fünf Hemmungen sind ständig da. Entweder haben wollen, nicht haben wollen, also Hass und Gier in irgendeiner Variation. Das muss ja jetzt nicht Hass sein, dass du auf Leute mit Messer zugehst. Ne? Aber jede Form von Abneigung, Aversion ist halt das eine Extrem. Eine andere ist sinnliches Begehren, haben wollen. Oder der Geist ist rastlos, ist ständig irgendwo unterwegs. Oder er ist einfach nur schläfrig und schlaff und träge. Oder ich zweifle. Ist das jetzt richtig? Kann ich das überhaupt? Stimmt das alles? Ist das nicht alles totaler Quatsch? Erzählt der Ajahnanda heute wieder. Ja, und der Buddha sagte sogar, Avijja, weil Leute fragen oftmals, ja, was bedingt denn Unwissenheit? Da gibt es ein sehr schönes Sutta, wo der Buddha sagt, auch Unwissenheit ist nicht ohne Bedingung. Oder nicht ohne, sagt er, Stützen oder weiß nicht genau. Und dann sagt er halt, diese fünf Hemmungen Nahrung, genau. Avijja, auch Unwissen, Nichtwissen ist nicht ohne Nahrung, nennt das, glaube ich, in der Sutta. Und dann Was ist denn die Nahrung oder was ist denn die Bedingung oder was unterstützt denn oder treibt dieses Nichtwissen voran? Da sagt der Buddha, die fünf Hemmungen. Und deshalb ist ja dieses Ausschalten der fünf Hemmungen, den Geist zu sammeln, klar zu machen, das Wasser klar zu machen, ist der Weg. Es gibt ja noch eine andere, was heißt die Asaras sind die Bedingungen für Unwissenheit, die Triebe und einer davon ist der Unwissenheitstrieb. Genau. Also. Und was ist die Bedingung für die Triebe? Unwissenheit. Das ist genauso wie Bewusstsein und Name und Form. Weil dieser eine Sutta, wenn ich erinnert, letztes Mal nach Bewusstsein bedingt Name und Form bedingt Bewusstsein. Also die beiden drehen sich umeinander. Das eine kann ich ohne das andere. Das Gleiche, was der Buddha gibt, ist zwei Gerstenbündel, die du gegeneinander stellst. Wenn du einen wegnimmst, fällt der andere auch um. Also Bewusstsein kann nicht ohne die Inhalte von Bewusstsein und die Inhalte von Bewusstsein bedeutungslos ohne Bewusstsein. So, beim nächsten Mal frage ich auch die Pali-Worte ab. Ne? Denkt dran, habe ich extra hingeschrieben. Avicca, Paccaya, Sankara und so. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich habe mich extra zurückgehalten, nicht viele gemacht. Nur ein paar. Was flüstert ihr denn da? Flüstern gilt. Ich war gar nicht so bewusst, dass unter dem Lama da auch schon wieder viel drin steckt. Also, das ist auch schon wieder. Ja, ja. Alles drin, passt. Nee, das ist halt, wenn Name und Form und Bewusstsein sind die fünf Khandas, wenn du so willst. Da stecken sie alle drin. Ne? Bewusstsein als fünftes. Ne? Und dann hast du Form, die vier Elemente. Und in Name hast du Gefühle und Wahrnehmung. Und Sankaras. Absicht, Berührung, Aufmerksamkeit sind alles Sankaras. Das sind die fünf Khandas komplett. Deshalb, je länger man da drauf guckt und da reinguckt, das ist die Querverbindung und wie das alles zusammenhört, das hört nicht auf. Das ist wie so ein, wie nennen sich die Dinger, wo man so lange reingucken kann, die dann immer wieder das Gleiche geben. Ich kenne nur die Schneekugeln. Nein, hast du doch noch letztlich gesagt. Kaleidoskop? Mandelbrot-Fraktal? Ja, Fraktale, genau. Ach so. Das möchte ich noch mal nachgucken. Ja, der wichtigste Punkt ist zu verstehen, dass das kein Prozess ist, weil dann kommen wir echt auf einen falschen Film. Es gibt so viele, das heißt viele, es gibt einige, die sagen, man muss recht achtsam sein, dann kannst du zwischen Gefühl und Begehren einen Keil reinhauen und das geht eben nicht, weil die gleichzeitig aufkommen. Wenn dies ist, ist das. Wenn das ein Ablauf wäre, dann müsste man sagen, wenn dies aufgehört hat, dann kommt das. Aber das ist es nicht, sondern wenn dies ist, ist das. Das ist das Prinzip, was ganz oben steht. Anderes Lieblingsgleichnis von mir ist das Mensch ärgere dich nicht Spiel. Unwissenheit sind die Spielregeln von dem Mensch ärgere dich nicht Spiel. Die wissen nicht, dass sie eigentlich nur auf so einem blöden Spielbrett sind. Versuchen, möglichst gut zu würfeln, sind glücklich, wenn sie mal in das Häuschen reinkommen. Ja, und dann geht es wieder von vorne los. Dann hast du mal geschmissen, aber es geht immer nur im Kreis rum. Also du kannst das Spiel wirklich nur beenden, wenn einer außerhalb des Spielbretts ist, der nicht diesen Spielregeln unterliegt. Der holt das Brett vom Tisch. Genau. Mein Lieblingsbeispiel ist, es gibt einen Freund von mir, einen Mönch, der Australier, der war auf dem Land gelebt früher und er hat Schafe gehütet und an einem Tag hat er über so einen Busch auf dem Feld, die Schafe drauf waren Und an einem Tag kommt er auf die Wiesen, da sieht er, wie die Schafe alle Kopf an Schwanz im Kreis um den Busch rumlaufen. Geschlossener Kreis, drehen sich immer im Kreis um den Busch rum. Und er hat sich dann auf den Hügel gesetzt und hat sich halt angeguckt. Und die liefen und liefen und liefen und liefen, alle im Kreis, geschlossener Kreis, ich weiß nicht wie viel, wie lange, um diesen Busch rum. Ja, und dann hat er den Buddha gespielt. Er ist nämlich dann da hingegangen und hat eins rausgerissen. Das war seine Einsicht und dann ist er, glaube ich, Buddhist geworden. Und dann hat er in Perth, hat er, glaube ich, ordiniert. Oder mit der Inselwitz, ne? Ich glaube, wir kommen irgendwo hin, die Spuren werden immer mehr. Gut. Genug für heute. Vielleicht fragen wir noch ab, in welcher Reihenfolge die Sankaras verschwinden. Ja, ja. Jürgen darf nicht. Jürgen darf nicht. Du warst da letztes Mal, ne? Ja. Naja, jetzt weiß aber die Petra das. Sabbe Sankara Samatha, mein Lieblingsspruch, das Stillen aller Gestaltungen. Buddha sagt hier, körperliche Gestaltungen, Ein- und Ausatmen, sprachliche Gestaltungen, Gedanken fassen und überlegen und geistige Gestaltungen, Wahrnehmung und Gefühl. Und ein Synonym für Nibbana ist Sabbe Sankara Samatha, das Stillen, das zur Ruhe bringen aller Gestaltungen. Sprachliche, körperliche, geistige. Und auf der Ebene der Meditation verschwinden diese Gestaltungen in verschiedenen Meditationsstufen, auf verschiedenen Meditationsebenen. Und die verschwinden in einer bestimmten Reihenfolge. In welcher Reihenfolge verschwinden die? Welche Gestaltungen verschwinden? Und wer extra Sternchen haben will, der muss sagen, in welcher Vertiefung die verschwinden. Aber wer die Reihenfolge richtig kriegt, hat auch schon einen Pluspunkt. Welche Gestaltungen verschwinden zuerst? Körperliche, sprachliche oder geistige? Ein- und Ausatmen, Denken oder Wahrnehmung und Gefühl? Also mit dem Zusatz muss das ja wohl echt leicht sein. Come on. Micha, jetzt aber. Körperliche zuerst. Hä? Die körperliche zuerst. Ach, Micha, jetzt enttäuscht du mich aber echt derb. Nein. Die sprachlichen Gestaltungen. Das Denken, Vitaka Vijara, ist ein Synonym für Denken. Und Vitaka Vijara verschwinden erst im zweiten Jhana. Heißt, das Denken hört in der zweiten Vertiefung auf. Und in der ersten Vertiefung hast du noch Vitaka und Vijara, aber nicht mehr als Denken, sondern nur als diese subtile Hinwendung des Geistes zum Meditationsobjekt. Ist kein Denken mehr. Denken hat im ersten Jhana schon aufgehört. Im zweiten Jhana ist Vitaka Vijara weg. Heißt, die sprachlichen Gestaltungen sind die ersten, die gehen. Und in der vierten Vertiefung hört Ein- und Ausatmen auf. In der vierten Vertiefung, wenn der Geist so weit gesammelt ist, dass der Metabolismus so weit runtergefahren ist, in der vierten Vertiefung, vierten Jhana, hört Ein- und Ausatmen auf. Braucht der Körper nicht mehr. Also dieses grobe Ein- und Ausatmen. Also du könntest medizinisch keinen Atem mehr feststellen. Und Wahrnehmung und Gefühl, da gibt es einen Zustand, der über die 8 Vertiefungen hinaus, nämlich da heißt sogar das Erlöschen von Wahrnehmung und Gefühl. Vedana, Sanya, Niroda, Sanya, Vedana, Niroda. Also Wahrnehmung und Gefühl erlöschen in diesem Zustand. Und das habe ich ja letztes Mal noch, aber das ist wahrscheinlich untergegangen nach knapp 2 Stunden. Das in den Sutten immer heißt, wenn jemand aus dieser Vertiefung, nämlich aus dem Nirodha Samapatti, rauskommt, aus diesem Zustand, wo Wahrnehmung und Gefühl nicht mehr da waren, dass der mindestens Anagami, wenn nicht Arhat wird. Weil er nämlich das Erlöschen aller Gestaltungen erlebt hat, direkt erlebt hat. Aber ist natürlich ein sehr hoher Zustand. Aber der Buddha sagt halt, selbst der zweite Jhana, selbst der erste Jhana, auf man die Faktoren hinsichtlich der Bedingtheit kontempliert, reicht. Sogar für Arhat. Es gibt Sutten, wo Buddha so spricht. Okay. Arahan Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivati Svakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namassami Supatipanno Bhagavata